Blauer, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Bergmannstraße, Ecke, Solmsstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein angefressener Hamburger, einschließlich Verpackung, sowie ein Hinweisschild zum Erscheinen einer Schallplatte am 27. April 2007 vom Agro Berlin mit einem Verbraucherhinweis für harte Texte sowie ein T-Mobile Spezialhinweis, der hier nicht genau zu erkennen ist. Code am besten formatfüllend und gleichzeitig gleichmäßig beleuchtet im Display fokussieren. Ansonsten aus einem weiteren Aufkleber mit der Aufschrift "Ich mag dich" und "Hello, my name is Funk Animal" keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.